Yeah, seit vier Jahren schreibe ich alle meine Parts auf dem kaputten Samsung Galaxy. Yeah, yeah, Rapper wollen auf einmal nicht mehr dissen, denn Lars Abi ist auf Fotos mit der Family. Yeah, yeah, 10 Jahre, 6 Alben, nur 10.000 Einheiten verkauft, aber Battle Champ. Yeah, yeah, 2016 und der Junge trägt immer noch einen Rucksack und ne Baggy Pant. Yeah, yeah, Einzimmerwohnung mit Matratze auf dem Boden, aber ab in Smoke im Waldorf. Yeah, yeah, Etage 29, guck nach oben und dein B-Boy ist am Ballen wie beim Ballsport. Yeah, yeah, seit 20 Jahren Hip-Hop und seh immer noch so aus wie unter 30, nämlich Freshman. Yeah, yeah, sie sagten, die Karriere wär verkackt, aber ihr Bastarde habt alle nur gezeigt, ihr könnt nicht rechnen. Yeah, yeah, sie spekulieren im Internet, zweifeln an ihrem Intellekt. Der Skinny-Boy mit Winterspeck spittet auf nem Shindy-Track. Er rechnet die Differenz zwischen Skills und Cash, Zahlen lügen manchmal doch. Adam Riese kann sich ficken jetzt.